Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute könnte ich auch sagen, Tag zusammen oder wir werden mal Tacheles reden, denn wir werden heute über was Schnelles reden, über Tachyonen. Was sind Tachyonen? Manchmal habe ich ja den Eindruck, die Zuschauer versuchen nur mal rauszufinden, wie weit geht da der Mann. Ja? Wann hört er auf zu erklären und wann wirft er einfach die Brocken hin? Denn Tachyonen sind so ein Phänomen. Ich meine, es gibt so viele hochinteressante Dinge in dieser Welt, in unserer Welt, in der Welt vor der Lichtschranke. Da gibt es ein Universum, das uns mindestens noch für die nächsten 25 Jahre Alpha Centauri-Themen liefert. Es gibt diesen Planeten hier, da gibt es die tollsten Sachen. Aber nein, man fragt mich, was sind Tachyonen? Tachyonen sind schnelle Teilchen. Allerdings Teilchen, die, tja, wie soll man sagen, das sind Geisterteilchen. Ein Tachyon ist ein Teilchen, dessen langsamste Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit ist. Ein Tachyon verliert Energie, wenn es schneller wird. Nee, wenn es langsamer wird. Genau. Also, es ist ein Spiegelteilchen. Wenn ein Tachyon an die Lichtschranke herankommt, gewinnt es Energie. Wenn das Teilchen schneller wird, verliert es Energie. Wenn das Teilchen, das kann sogar in der Zeit zurücklaufen, dieses Teilchen. Und es läuft in der Zeit zurück. Das heißt mit anderen Worten, wenn Sie eine Nachricht verschicken mit Tachyonen, dann kommt die Nachricht früher an, als sie eigentlich losgeschickt haben. Das sind Tachyonen. Und Sie werden lachen. Tachyonen sind tatsächlich Lösungen der speziellen Relativitätstheorie. Also mit anderen Worten, wenn man die Gleichungen der Relativitätstheorie nimmt und rechnet sie aus für solche Teilchen, dann könnte es diese Teilchen tatsächlich geben. Auf der anderen Seite merken Sie aber schon, dass eigentlich solche Teilchen, nämlich solche schnellen Teilchen, offenbar in unserer Welt gar nicht vorkommen. Denn wenn wir Gas geben mit dem Auto, ja, dann verbrauchen wir Energie. Ja. Wir müssen Energie aufwenden, um ein Teilchen zu beschleunigen. In der Tachyonenwelt ist es genau umgekehrt. Wir können auch keine Teilchen, und wenn sie sich noch so zerreißen, wir können keine Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit bringen. Immer nur ran. Ja. Wir können machen, was wir wollen, wir kriegen die Teilchen immer nur ran an die Lichtgeschwindigkeit, aber niemals auf Lichtgeschwindigkeit. Ich meine, es gibt natürlich Leute, das wissen Sie genauso gut wie ich, die haben vorher immer schon alles besser gewusst und wissen es hinterher natürlich noch besser. Das ist sozusagen ein tachyonisches Phänomen im Alltag, ja? Dass man quasi hinterher schon alles gewusst haben will, wie es vorher gewesen sein könnte. Das ist ein tachyonisches Phänomen. Tachyonen würden auch durch 10 Kilometer Blei durchgehen, ja? Ohne Wechselwirkung, ohne alles. Kennt man aus dem Alltag ja auch, nicht? Menschen, die wirklich mit dem Kopf durch die Wand wollen, aber dann eben sich... Nur die können auch nicht durch 10 Kilometer Blei gehen. Sie merken schon, Tachyonen, das gibt es in der Science-Fiction-Filmen, gibt es Tachyonenstrahlen und so weiter. Aber gibt es Tachyonen wirklich? Man hat Experimente gemacht. Man hat genau nachgeguckt, gibt es irgendwelche Wechselwirkungen, die man mit solchen Teilchen erklären könnte? Und was soll ich Ihnen sagen? Nix. Gar nix. Woran liegt das jetzt? Was könnte es denn nun sein? Ich will Ihnen was sagen. Wir werden jetzt mal in ein Gebiet einsteigen, wovon ich eigentlich ungern rede. Aber wir müssen es jetzt mal machen, nämlich über Mathematik. Wir wissen ja, Mathematik ist die Sache mit den Zahlen und so weiter und so weiter. Ein wunderbarer Philosoph, Bertrand Russell, hat mal gesagt, Mathematik ist das Gebiet, bei dem wir nie genau wissen, wovon wir reden und ob das, was wir sagen, auch wahr ist. Also das ist natürlich, also Entschuldigung an die mathematischen Kollegen, aber das hat er gesagt. Es geht um den Begriff der mathematischen Lösung. Wann ist eine Lösung einer mathematischen Gleichung auch wirklich realisiert? Wie kann man sich das klar machen? Satz von Pythagoras. Das war der Grieche damals. Und der Grieche, der hat ja damals gesagt, hier beim rechtwinkligen Dreieck, müssen Sie sich vorstellen, ich habe jetzt keine drei Hände, hier unten ist die Hypotenuse. Das ist die Seite gegenüber dem rechten Winkel. Rechter Winkel ist das hier oben. Sehen Sie denn da? Das Quadrat der Hypotenuse ist genauso groß wie das Quadrat der beiden Katheten. Erinnern Sie sich? Also a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Wenn man jetzt wissen will, wie lange diese Seite c ist, muss man die Quadratwurzel, sind Sie noch da? Also die Quadratwurzel aus a Quadrat plus b Quadrat ziehen. So, jetzt kommt das Perfide an der Sache. Die Lösung für c besteht aus zwei Lösungen, nämlich der positiven Wurzel und der negativen Wurzel. Nur ist es aber so, dass mein Dreieck ja eine positive Länge hat, ne? Von da nach da. Und ich habe gar keine negative Zahl, die das tatsächlich misst. Ich messe mit dem Lineal eine wirkliche Länge, eine positive Zahl. Das heißt, die Mathematik bietet mir diese Lösung zwar an, aber sie ist in der Wirklichkeit gar nicht realisiert. Und genauso ist das mit den Tachyonen auch. Die Tachyonen sind im Prinzip eine Möglichkeit, die die spezielle Relativitätstheorie aufgrund ihrer mathematischen Struktur tatsächlich zulässt. Aber das ist wie mit der negativen Zahl beim Pythagoras. Das ist eben nur eine Möglichkeit und sie ist nicht realisiert worden. Gerade die Sache mit der Lichtgeschwindigkeit. Ich bin hier schon oft drauf rumgehackt. Ich muss es nochmal sagen. Ja? Die Lichtgeschwindigkeit, Herrschaften, da kommen wir nicht durch. Natürlich ist der Wunsch nach einer Superwelt, in denen es Tachyonen gibt und wo man Nachrichten verschicken kann, die schon da sind, bevor man sie überhaupt losgeschickt hat und so weiter. Ich verstehe das ja alles. Die Superwelt, da gibt es alle Lösungen für sämtliche Probleme dieser Welt. Nein, das gibt es nicht. Wir kommen über diese Lichtschranke einfach nicht hinweg. Warum? Warum? Die Lichtgeschwindigkeit, Freunde. Die Lichtgeschwindigkeit ist keine Materialkonstante, nicht? Also nicht wie bei Schallwellen zum Beispiel. Ne? Also die Schallgeschwindigkeit hängt stark davon ab, durch welches Medium die Schallwelle läuft. Das liegt daran, weil Schallwellen Druckwellen sind. Das sind Dichteschwankungen, die sich bewegen, nicht? Ist doch klar. Aber bei Licht, bei elektromagnetischen Wellen, brauche ich kein Material. Und es läuft trotzdem durch. Also der Raum kann völlig leer sein, also quasi nichts drin. Und trotzdem bewegt sich das Licht dadurch. Warum? Weil elektromagnetische Wellen ein Phänomen, um es mal so zu sagen, an und für sich sind. Die Lichtgeschwindigkeit wird zunächst einmal bestimmt aus Eigenschaften des Vakuums, des Nichts. Das sind elektromagnetische Wellen, die bewegen sich mit einer Geschwindigkeit durch das Nichts durch. Das heißt aber, wenn wir ein Teilchen haben mit einer bestimmten Masse, und ich will das jetzt auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, auf exakt Lichtgeschwindigkeit, dann brauche ich unendlich viel Energie. Mit anderen Worten, es können sich nur solche Teilchen überhaupt mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, deren Ruhemasse null ist. Ja? Also zum Beispiel die Photonen, die Lichtteilchen, die haben eine Ruhemasse von null. Die haben keine Ruhemasse. Die haben zwar Energie, aber keine Ruhemasse. Das heißt, ein Lichtstrahl verbiegt auch keinen Raum oder sowas. Im Gegenteil, er muss zusehen, wie er aus einem verbogenen Raum, zum Beispiel um einen Stern herum, wieder rauskommt. Deswegen sind die Lichtwege gekrümmt. Nun, weil das so ist, weil die spezielle Relativitätstheorie diese Schranken genau festgelegt hat. Und vor allen Dingen, jetzt müssen wir mal einen Moment hier, die Verbindung da ist zwischen der Relativitätstheorie einerseits und der Elektrodynamik. Also der Wechselwirkung von positiven und negativ geladenen Teilchen andererseits. Dass man diesen Zusammenhang hat, dass man weiß, die Lichtgeschwindigkeit, die in der Relativitätstheorie als Konstante für alle Bezugssysteme angenommen wird, dass die aus der Elektrodynamik kommt als Eigenschaft des Vakuums, das ist das Magische an dieser Lichtschranke. Das heißt also, von unten kommen wir massebehafteten Teilchen, wenn wir also uns auch mal so nehmen, wir kommen einfach nicht an die Lichtgeschwindigkeit heran. Von oben könnte man drankommen. Das heißt, es kann Tachyonen geben, das war ja die Vorstellung, die können praktisch unendliche Geschwindigkeiten haben. Energie null. Aber je mehr die an die Lichtschranke von oben rankommen, von der Seite, wenn man hier mal so nimmt, ne, dann würden die also, man müsste immer mehr und mehr Energie aufwenden, um das Teilchen abzubremsen. Ja, also man sieht schon, es gibt Riesenprobleme. Mit der Vorstellung, dass es Teilchen gibt, die sich mit Überlichtgeschwindigkeiten bewegen können. Aber, und das ist ja eigentlich der Kick an der Sache, man will ja nicht die Tachyonen in der Spiegelwelt haben, also drüben sozusagen, sondern hüben, hier. Ja? Man will sie hier haben, damit sie hier irgendwelche tollen Dinge anstellen können. Also wenn zum Beispiel ein Raumschiff jetzt mit Tachyonenstrahlen irgendein anderes bombardiert, das würde ja bedeuten, in unserer Welt, in der Unterlichtwelt, gäbe es Teilchen, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen können. Also letztlich muss man an der Stelle einfach sagen, es gibt keinerlei experimentelle Hinweise dafür. Es gibt eine ganze Reihe von Theorien. Wie so oft sind Theorien ja also eben mathematische Konstrukte. Und ob sie nun der Wirklichkeit tatsächlich ja, gehorchen, ist eine ganz andere Geschichte. Es gibt aber ein Phänomen, da müssen wir mal drüber reden, das hat mit Tachyonen eigentlich nur am Rande zu tun. Ich habe nämlich, nachdem ich mich kundig gemacht habe, nochmal in diversen Physikbüchern, denn da sind Tachyonen natürlich in der Tat immer mal wieder ein Thema, als Zeichen dafür, welche Möglichkeiten die Gleichung der Relativitätstheorie anbieten, habe ich im Internet geguckt. Unter dem Stichwort Tachyonen. Und Sie werden es nicht glauben, was ich da entdeckt habe. etwas außerordentlich merkwürdig. Ich lese es Ihnen mal in Auszügen vor. Da findet man also an erster Stelle, es ist egal, mit welcher Suchmaschine Sie das machen, ich habe es extra ausprobiert, findet man Folgendes. Ich habe Ihnen ja gesagt, es gibt keine Tachyonen, aber es gibt auch keine experimentellen Hinweise und das geht nicht. Es gibt auch keinerlei Effekt von diesen Tachyonen, aber man findet Folgendes. Halten Sie sich fest. Tachyonenenergie ist eine Energieform, die in allen biologischen Systemen der Entropie, also der Disharmonie und Unordnung entgegenwirkt. Naja, kann man jetzt, also es gibt sie zwar nicht, aber hier wirkt sie schon mal der Entropie entgegen. Eingesetzt beim Menschen, also auch bei Ihnen, sowie bei allen anderen biologischen Systemen, unterstützt sie den geistigen und physischen Körper in seinem Bestreben, Energieblockaden und disharmonische Molekularverbindungen aufzulösen, um wieder in die Ordnung zu kommen. Also wenn es Ihnen demnächst schlecht geht, ja, müssen Sie mal gucken, ob Sie irgendwo einen Tachyonenspender kriegen. Nehmen Sie mal eine Pulle voll Tachyonen und dann geht es Ihnen gleich. Nein, so ist es nicht, denn hier geht es also um eine Geräteeinheit, die von einer Firma hier entwickelt wurde, mit denen die Atome natürlicher und künstlicher Materialien achsgerichtet werden. Also Tachyonen gibt es nicht, sie bewegen sich mit Überlichtgeschwindigkeit, aber hier werden sie achsgerichtet. Durch einen Dauermagneten werden die praktisch auf kommunistische Linie gebracht, also einer neben dem anderen. Und auf die Art und Weise lässt sich also nun Folgendes machen. Dadurch wird die Raumenergie für die Aufrechterhaltung der Eigengeschwindigkeit der subatomaren Teilchen der Atome, aus denen das Material besteht, diese Raumenergie wird durch kohärente Einstrahlung von Lebensenergie geordnet. Und dann jetzt hier noch ein letztes, nur für Spaß. Da alle Krankheiten gleich Störungen der biologischen Systeme einhergehen mit Energiestaus, bewirkt durch Anhäufung von Elektronneutrinos, ich lach mich kaputt, beziehungsweise radikal ist die Verwendung der Tachyon-Geräteeinheiten und deren umgeformten Materialien gesund erhalten und gesundheitsregulierend. Da blieb mir die Spucke weg. Ich meine, für was mache ich diese Sendung überhaupt? Ja? Wenn sowas noch geht, wenn sowas tatsächlich in Deutschland nicht nur im Internet steht, sondern offenbar auch noch verkauft wird. Ich meine, kann ja jeder machen, was er will, ja, also scheinbar. Aber dass es tatsächlich so viele Menschen gibt, die in der Lage sind, sich an so einen Unsinn zu halten, da würde ich fast schon wieder sagen, da wächst mir der Hals. Da ist einfach ein solcher Wahnsinn steckt dahinter und diese Herrschaften versuchen mit einer naturwissenschaftlich verbrämten Sprache bei denjenigen, die offenbar leidend sind und die sich nicht mehr vorstellen können, dass ihnen noch irgendwas aus dieser Welt hilft, da müssen sie schon an etwas rangehen, was aus der anderen Ecke kommt. Also praktisch von jenseits der Lichtschranke. Ich warte nur drauf, bis jemand demnächst noch mit Antimaterie anfängt, seine Tumore oder sowas zu behaken, denn dann wird es wirklich kritisch. Es gibt ein paar Sachen, die verstehe ich momentan nicht, und zwar auch namentlich bei diesen Tachyonen nicht. Aber das war wohl schon immer so. Denn Lichtenberg hat gesagt, muss ich Ihnen auch noch vorlesen, vom Wahrsagen lässt sich's wohl leben in dieser Welt, aber nicht vom Wahrheitssagen. Und Nietzsche, ungefähr 80 Jahre später, meinte, Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen.